Hallo ihr Lieben, wir sind hier auf der Modemesse in Düsseldorf, The Gallery, und ich bin am Stand von Aude Mai, einer Designerfirma aus Paris, und die Designerin dieser Firma wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten, dass ihr euch schon mal ein Bild machen könnt zu der Kollektion, zu der Firma, weil die den meisten vielleicht noch ein bisschen unbekannt hier ist. Die haben ganz tolle Sachen, sehr individuelle und vielseitig einsetzbar und tragbar. Willkommen, Sonja Reder. Hallo, ich vertrete die Firma Aude Mai. Wir kommen aus Paris. Wir machen Strickware. Alles wird in Paris gezeichnet. So sagt man das. Und das ist das erste Mal, dass wir in Deutschland kommen, nach Deutschland kommen, um das zu zeigen. Wir sind froh, weil wir Erfolg haben, und das ist eine gute Sache. Was soll ich? Wir machen sehr viele sehr spezielle Farben. Das kann die Original-Sache von unserer Kollektion sein. Welche Farben habt ihr da so speziell für die kommende Saison, die ihr hier präsentiert, Herbst, Winter 2015 dabei? Eine Zitronenfarbe, die sehr schön ist, sehr pastell ist. Auch Lavender, Fuchsia-Color. Und nachher haben wir die more klassische Farben auch. Auch eine, wir heißen das in Französisch Aubergine. Es ist so eine sehr purple color, purple Farbe. Das auch Rot machen wir sehr oft, weil in Frankreich verkaufen wir sehr viel Rot. Es ist eine wirklich französische Farbe. Sehr schön. Ich habe jetzt auch gerade noch mal so einen Blick über die Kollektion hier schweifen lassen. Ihr habt auch einiges mit Mustern. Was habt ihr hauptsächlich für Muster in der Kollektion? Geometrik-Mustern in diese spezielle Farben. Das heißt, ist das das Leo-Muster, was du meinst? Nein, das geografische Muster hier. Ja. Alles klar, ich sehe es. Ja, sehr schön. Also geografische Muster sind hier gemeint, aber Leoprint sehe ich jetzt hier auch. Ja, das machen wir sehr oft. Alle die Animal Printing machen wir sehr oft. Es ist in verschiedene, Sketches, Printing, and it's a speciality of our collection also. Ja, sehr schön. Jetzt hatte ich noch die Frage, das haben wir vorhin schon mal im Vorabgespräch so ein bisschen geklärt, wo lasst ihr denn überwiegend produzieren? Das machen wir alles, alles wird in Paris gezeichnet und in Europa auch so. Sehr schön, das ist ja für mich auch immer, das wisst ihr ja schon, auch immer ausschlaggebend, dass die Sachen wirklich hier zumindest aus Europa kommen, und natürlich sind die Sachen aus Paris dann auch wirklich super schön, weil dann könnt ihr sagen, ja, ich habe hier die Kollektion aus Paris an. Die sind auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich super. Die Strickware liegt im Verkaufspreis ja so um die 80, 90 Euro von sehr guter Qualität und wirklich auch so, dass ihr die über mehrere Saisons tragen könnt, weil sie sehr individuell und doch schön geschnitten und von der Passform sehr gut sind. Auch von den Farben ist das so, dass es sehr modisch ist, aber trotz allem wieder individuell ist und auch dadurch über mehrere Saisons tragbar. Wobei natürlich Aude Mai sich freut, wenn du oder ihr mehrere Teile immer wieder aus den kommenden Kollektionen kaufen werdet, um die Kollektionen zu ergänzen. Aus der kommenden oder der aktuellen Kollektion, ich weiß nicht, welche Bilder ihr da rausgehen könnt, die findet ihr hier bei dem Artikel dabei, und einen Link zur Homepage findet ihr auch bei uns. Ja. Ja. dann Sie können uns kontaktieren in Paris und wenn Sie einige Sachen wissen wollen und auch kaufen. Das ist sehr schön. Das wollte ich vorhin noch wissen. Das war jetzt auch nochmal ganz wichtig. Das ist jetzt so, kommen wir langsam zum Schluss, die Abschlussfrage. Du sagtest jetzt, die Hörer oder Leser können oder interessierten Käufer können dich in Paris über die Homepage finden. Und ihr habt an sich kein eigenes Geschäft da. Ihr habt euren Showroom aber direkt in Paris, ne? Unser Showroom ist im Zentrum von Paris. Und wenn die Leute uns anrufen, zu wissen, wie das in Deutschland zu kaufen, das können sie auch, wir werden ja die Adressen in Deutschland geben, natürlich. Und die Kontakt in Deutschland. Sehr schön. Dann danke ich dir für das ausführliche Interview und den kurzen Überblick und wünsche euch alles Gute für euren Start in Deutschland. Vielen Dank. Tschüss.